Okay, also zu dem Staat als reales Gewaltverhältnis wurde jetzt von Peter Decker schon einiges gesagt. Ich will ein bisschen mehr auf die subjektive Seite eingehen. Wie wird sich das von den Leuten vorgestellt? Wenn man dem Sprachgebrauch von demokratischen Politikern und den meisten Leuten hierzulande folgt, dann ist Nationalismus ein ziemlich seltenes Phänomen. Bin ich so zu verstehen? Überall? Bisschen. Gut, ich ziehe das mal näher ran. Ist das so besser? Okay. Als nationalistisch oder übertrieben nationalistisch werden nämlich Vertreter des rechtsextremen Rands gebrandmarkt. Die würden einen Hass auf das Fremde pflegen, eine aggressive und zerstörerische Politik verfolgen. Richard von Weizsäcker dazu: Patriotismus ist Liebe zu den Seinen, Nationalismus ist Hass auf die anderen. Zu dem Zitat ist zu sagen, dass man auf Hass auf als anders ausgemachte Völker oder Nationen nicht aus Lust am Hassen kommt. Was hier als Gegensatz, Liebe oder Hass, ausgemacht wird, ist kein prinzipieller. Es kommt nämlich auf den Inhalt des Seinen an, ob daraus Hass auf andere folgt oder nicht. Der Hass auf andere Nationen und Völker setzt die Liebe zum eigenen Volk und Vaterland zumindest voraus. Um deren Willen hasst man ja als Feinde oder Konkurrenten ausgemachte fremde Völker und Vaterländer. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert den Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus feinsinnig so: Nationalismus sei übersteigertes Bewusstsein vom Wert und der Bedeutung der eigenen Nation. Im Gegensatz zum Nationalbewusstsein und zum Patriotismus, Vaterlandsliebe, glorifiziert der Nationalismus die eigene Nation und setzt andere Nationen herab. Zugleich wird ein Sendungsbewusstsein entwickelt, möglichst die ganze Welt nach den eigenen Vorstellungen zu formen. Patriotismus bezeichnet eine besondere Wertschätzung der Traditionen, der kulturellen und historischen Werte und Leistungen des eigenen Volkes. In einem negativen Sinne kann Patriotismus zu nationaler Arroganz, Chauvinismus und übersteigertem Nationalismus führen. Hurra Patriotismus! Im positiven, zeitgemäßen Sinne kann Patriotismus als Bekenntnis zu den demokratischen Grundlagen der Gesellschaft und zur Verteidigung der Grund- und Menschenrechte, Verfassungspatriotismus, verstanden werden. Man merkt in diesen Zitaten, hier wird gar keine inhaltliche Differenz zwischen zwei Sachen erklärt, sondern nur das Vorurteil expliziert, der Patriotismus sei harmlos und in Ordnung, der Nationalismus hingegen schlecht und gefährlich. Übersteigertes Bewusstsein vom Wert und der Bedeutung der eigenen Nation. Diese Kennzeichnung hat nur den Inhalt, am Nationalismus ein zu viel festzuhalten. Wer so argumentiert, wird sich schwer tun, mal darzulegen, an welchem Maßstab sich zu viel und zu wenig eigentlich bemisst. Wenn Patriotismus so gesund und prima ist, wie kann es denn dann davon eigentlich zu viel geben? Abweichend von dieser gängigen zitierten Auffassung soll hier folgende These ausgeführt werden. Inhaltlich sind Nationalismus und Patriotismus dieselbe Sache. Deswegen werden wir im weiteren Referat auch nur noch von Nationalismus und Nationalisten reden. Die bilden keine Minderheit, sondern die breite Mehrheit der Leute. Regierende Demokraten sind sich mit dem regierten Volk nämlich einig, in dem Zweck der Nation als einer höheren Sache zu dienen. Politiker sehen sich selbst und werden von ihren Wählern als Sachwalter des nationalen Wohls gesehen. Das heißt explizit nicht das Wohl aller Einzelnen, denn ziemlich vielen Einzelwohlen wird mit Gesundheits- und Sozialreformen geschadet. Noch der schlechteste Job wird von der arbeitenden Bevölkerung als Dienst am großen Ganzen, an der Gesellschaft, an der Gemeinschaft gesehen. Ich will im Folgenden versuchen darzustellen, wie sich diese angebliche Gemeinschaft vorgestellt wird und diese Vorstellung auf ihre Stimmigkeit prüfen. Im zweiten Teil unseres Vortrags soll dargestellt werden, was das reale Verhältnis der Menschen zum Staat und zueinander ist, dass sich als Gemeinschaft verklärt wird und warum es nicht klug ist, sich positiv darauf zu beziehen. Wenn alljährlich am 3. Oktober die politisch beschlossene Feier der deutschen Einheit ansteht und Menschen in Deutschland diese Feierlichkeiten freiwillig aufsuchen, dann ist daran zunächst mal der Grund des Feierns ziemlich merkwürdig. Wer oder was ist da einig und warum soll das ein Grund zum Feiern sein? Irgendein Vorteil, den die Besucher der Einheitsfeiern durch die Einheit haben, wird ja gar nicht behauptet. Gestiegene Löhne, kürzere Arbeitszeiten, medizinische Versorgung auf der Höhe der technischen Entwicklung für alle. Solche simplen materiellen Dinge werden in den Reden zur deutschen Einheit nicht gefeiert. Im Gegenteil werden die ungleichen Lebensverhältnisse in Ostdeutschland erwähnt. Und zwar mit dem Appell, dass man doch nicht immer das Negative in den Mittelpunkt stellen soll, sondern die Einheit selbst schon als Erfolg feiern soll. Zitat aus der Rede des Bundestagspräsidenten Lammert zum Tag der deutschen Einheit 2007. Die Ostdeutschen wissen nur zu genau, was sie sich 1989 erkämpft haben. Dem Ruf nach Einheit, wir sind ein Volk, ging der selbstbewusste Satz, wir sind das Volk voraus. Zusammen war dies der Ruf nach Recht und Freiheit für alle Deutschen. Unsere tagespolitischen Auseinandersetzungen um die Lösung noch ausstehender ökonomischer und sozialer Aufgaben sollten den Blick auf diese Antriebskräfte von 89-90 nicht verstellen. These, die Parteilichkeit für Deutschland, für die in Anführungsstrichen eigene Nation, ist bei der Einheitsrede von Lammert schon unterstellt. Da ist kein Versuch festzustellen, Leute davon zu überzeugen, dass die Zusammenlegung von Land und Leuten zu einem Staat und Volk gut für sie sei. Der Politiker verlässt sich hier auf ein Publikum, das sich mit dem Titel Volk oder alle Deutschen schon positiv angesprochen fühlt oder zumindest zu wissen meint, was der Bundestagspräsident da redet. Und damit hat er recht. Wenn die Ostdeutschen Wir sind das Volk und Wir sind ein Volk gerufen haben, dann hielten sie das Volk für eine ziemlich gute Sache, als deren Angehöriger man sogar auf so einiges ein Recht habe. Auch in täglichen Zeitungskommentaren, in denen Vor- und Nachteile von Gesundheitsreformen, Datenschutz und Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung oder Kriegseinsätzen als unsere Probleme diskutiert werden, ist Parteinahme für die nationale Gemeinschaft vorausgesetzt. Auch wenn Bürger im Privaten diskutieren, ob mit irgendeiner politischen Maßnahme auch alle gerecht behandelt seien oder wie die Politik erstmal richtig machen müsste, behandeln sie Politik und die von ihr Betroffenen als große Gemeinschaft. Davon, dass wir, also die Leute, die in Deutschland leben und den deutschen Pass mit sich herumtragen, irgendwie zusammengehören, ist also die große Mehrheit überzeugt. Das ist eine ziemlich selbstverständliche Überzeugung. Deshalb muss man auch ziemlich hartnäckig fragen, um mal ein paar Begründungen dafür zu hören. Normalerweise ist das Gegenüber schon durch die Frage ziemlich genervt. Es wird nämlich in Deutschland sofort ein problematisches Verhältnis zum sogenannten eigenen Land heraus, mit dem doch jetzt wirklich einmal Schluss sein müsse. Wenn man aber so weit kommt, tauchen regelmäßig ähnliche Vorstellungen auf. Die gemeinsame Verfassung, Stichwort Verfassungspatriotismus, die sich die Deutschen gegeben hätten, sei das Verbindende. Oder die Menschen in Deutschland gehörten aufgrund ihrer Kultur, Sprache oder gemeinsamen Geschichte zusammen. Seltener, nämlich bei Faschisten, wird die Zugehörigkeit zur selben Rasse als Grund geltend gemacht. Zu diesen Begründungen im Einzelnen. Verfassungspatrioten behaupten einen gemeinsamen Willen zu bestimmten Werten, die in einer gemeinsamen Verfassung ausgedrückt werden. In der Verfassung würden Regeln des Zusammenlebens festgehalten, auf die sich Leute geeinigt haben. Der Wille zum Verfassungsstaat sei die Grundlage der Zusammengehörigkeit. In Wirklichkeit macht kein Staat der Welt Leute zu seinen Bürgern, wenn sie sich zu seiner Verfassung bekennen. Man stelle sich hier nun mal einen Asylbewerber vor, der seinen Asylantrag mit seiner Zustimmung zum Grundgesetz begründet. Das Bekenntnis zur Verfassung wird von Leuten, die aufgrund ihres Passes Deutsche sind, normalerweise auch nie verlangt. Nur andersherum, wer sich offen gegen die Verfassung stellt, der kann sich damit einige Probleme einhandeln. Der hier lebende Mensch wird auch nicht, sobald er denken kann, gefragt, findest du die amerikanische oder deutsche Verfassung besser? Willst du lieber amerikanischer oder deutscher Staatsbürger sein? Der Staat macht sich von der Zustimmung seiner Bürger zur Verfassung also nicht abhängig. Und Staatsgründung geht auch kein Treffen aller Menschen voraus, die gemeinsam diskutieren und dann beschließen, einen Staat zu gründen, weil der die beste Form des Zusammenlebens ermöglicht. Beispielsweise ist die Gründung der BRD von den Alliierten verfügt worden. Wenn es nun nicht die gemeinsamen Werte der Verfassung sind, wegen derer sich Menschen zu einer Nation zusammenfinden, gibt es ja immer noch die Kultur, Sprache oder Geschichte, die sie angeblich aneinander bindet. Wie gehen diese Begründungen? Kultur. Kultur umfasst je nach Belieben einige bis alle Bereiche menschlichen Lebens und ist deshalb ein Begriff, der nichts erklärt. Wenn mit dem Begriff Literatur, Musik, Theater und Tanz gemeint sind, muss man festhalten, Deutsch ist an Kunstwerken ziemlich wenig. Künstler machen sich bestimmte Stile zu eigen und drücken Gedanken über die Welt aus, die sie zum Beispiel in Programmatiken niederlegen. Diese Gedanken kann man aber bei Künstlern anderer Nationen ebenso finden. Die Weimarer Klassik mit ihrem antiken Bezug hat mit deutschen Dadaisten auch nicht mehr zu tun als mit französischen. Meint man mit Kultur hingegen die Lebensart von Menschen, also zum Beispiel, was sie in ihrer Freizeit machen, was sie als Vergnügung oder wie sie diese betreiben, dann ist schnell klar, die Unterschiede zwischen den Menschen in einer Nation sind viel größer als zum Beispiel zwischen Franzosen und Deutschen. Ein deutscher Bauarbeiter hat da mit einem deutschen Professor sicher weniger gemeinsam als mit seinem französischen Kollegen. Mag übrigens sein, dass in Deutschland im Schnitt anders gegessen wird als in Frankreich. Nur, selbst wenn sich mal der ein oder andere Brauch nur in genau einem Land durchsetzt und im anderen nicht, dann ist der Staat mit den Grenzen, die er schafft, die Voraussetzung dafür. Aber eine ähnliche Art und Weise zu essen bildet nicht den Grund, einen Staat zu gründen. Sprache. Eine Sprache hat unabhängig von den Gedanken, die in ihr ausgedrückt werden, kein Wesen. In verschiedenen Sprachen lassen sich die gleichen Gedanken ausdrücken. Eine zunächst fremde Sprache lässt sich lernen. Vor der Gründung des Deutschen Reichs gab es auf dessen Staatsgebiet keine gemeinsame Sprache, sondern verschiedene. Damit eine Sprache genau auf einem Staatsgebiet verbindlich wird, muss die Staatsgewalt sie als Amtssprache verfügen, in Schulen lehren lassen, eventuell auch das Sprechen anderer Sprachen verbieten. Dass Friesisch, Plattdeutsch oder Bayerisch heute als Dialekte gelten, ist eine politische Entscheidung. Geschichte. Schlägt man bei Wikipedia Deutschland nach, beginnt dessen Geschichte bei dem Neandertaler und geht dann mit irgendwelchen germanischen Stämmen weiter. Hier ist der Fall etwas anders gelagert als bei Kultur und Sprache. Da wird die Zusammengehörigkeit noch nicht mal falsch begründet, sondern einfach vorausgesetzt. Wir, also wir Deutschen, wird da zum Subjekt der Geschichte. Die Geschichte einer Sache kann man aber nur erzählen, wenn man die Sache vorher irgendwie bestimmt hat. Ohne vorab festzulegen, wer Deutsche eigentlich sein sollen, wüsste man gar nicht, was man in der Geschichte suchen soll. Und so läuft es ja auch. Da wird nämlich zuerst gefragt, wer früher und ganz, ganz früher auf dem Boden der heutigen BRD gesiedelt hat, obwohl es außer diesem räumlichen überhaupt keinen Zusammenhang gibt. Dass es heute ein Kollektiv, die Deutschen, tatsächlich gibt, ist Ausgangspunkt dieser Geschichtsschreibung. Die ideologische Leistung besteht einfach darin, den Ursprung dieses Kollektivs ins Dunkel der Vorgeschichte zu verlegen und damit natürlich erscheinen zu lassen. Ziemlich resistent gegen die Wechselfälle der Geschichte, diese Deutschen. Jetzt sollen noch die radikalsten Vertreter der Volkszugehörigkeit besprochen werden. Was sind Unterschiede zu den anderen Vorstellungen? Was sind Gemeinsamkeiten? Faschisten verlegen die Zugehörigkeit zum nationalen Kollektiv vollständig in die Natur seiner Mitglieder. Zitat Adolf Hitler: Ein Nationalstaat sei die Organisation einer Gemeinschaft physisch und seelisch gleicher Lebewesen zur besseren Ermöglichung der Forterhaltung ihrer Art. Nach dieser Vorstellung kommen Menschen gleich mit dem Willen zum Staat auf die Welt. Dazu ist zum einen zu sagen, dass die biologischen Unterschiede so eine Theorie überhaupt nicht rechtfertigen. Weltweit gibt es 4 Blutgruppen und die genetischen Unterschiede sind zwischen vielen Mitgliedern eines Staatsvolks größer als zwischen vielen Vertretern verschiedener Staaten. Zum anderen kann ein Wille sowieso nicht aus der Natur entspringen. Er ist ja gerade die bewusste Reflexion auf und Entscheidung für oder gegen etwas. Würde der Willensinhalt durch die Biologie der Menschen bestimmt, wäre es eben kein bewusster Wille mehr und der Mensch ein Tier unter vielen. Dann bräuchte es allerdings auch keine Faschisten, die sich für ihre Nation stark machen. Dann würde alles einfach seinen natürlichen Gang gehen. Die Begründung der Erfolgszugehörigkeit über eine erfundene Blutzugehörigkeit ist zwar die radikalste Form der Verpflichtung auf die Nation. Aus dieser Blutzugehörigkeit kommt man nämlich unter keinen Umständen raus. Eine fremde Sprache kann man noch lernen, eine Kultur vielleicht annehmen, wenn man lange genug in dem betreffenden Land lebt. Aber sein Blut kann man nicht ändern. Andererseits sind die referierten Kultur-, Sprach- und Geschichtstheorien auch nicht so gänzlich verschieden von den Rassetheorien. Auch in denen wird nämlich der Wille des Einzelnen erst einmal durch etwas ihm Äußeres festgelegt. Auch hier ist der Einzelne Träger eines größeren Zusammenhangs. Bei keiner der angeführten Begründungen geht es um einen gemeinsamen Zweck, den sich Leute bewusst gesetzt hätten. Sondern die Bildung einer Nation ist immer Ausdruck eines schon vorher vorhandenen Wesens. In all diesen Gedanken ist die Frage, was die Nation für den Einzelnen überhaupt leistet, gar nicht vorgesehen. Ja, soweit die verbreiteten Ideen über das, was die Nation zusammenhält. Damit ist aber die ganze Kritik solcher Auffassungen noch nicht geleistet. Das sprunghafte Argumentieren von Nationalisten beispielsweise deutet an, dass es um mehr geht als zufällig massenhaft verbreitete Urteile über die Sache Nation. So. Kann man mich auch hören, wenn ich so rede? Jetzt nicht mehr. So. So. Ich mache jetzt weiter. Und ich will ein bisschen versuchen zu beschreiben, was halt hier die Gemeinschaft von den Leuten sein könnte und warum dann die Leute anfangen, sich auf diese Gesellschaft hier positiv zu beziehen. Zunächst nochmal zu sagen, die Idee der Nation, die hier vorherrschend ist, ist die Idee von einer Einheit, die alle gesellschaftlichen Gruppen irgendwie umfassen soll, egal ob es Manager, Angestellte, erwachsene Leute, Kinder sind und sogar auch den Staat, ist die Idee, dass sozusagen alles, was hier die Gesellschaft ausmacht, da eine größere, irgendwie zusammengehörige Einheit bildet. Jetzt haben wir gerade geklärt, dass diese Begründungen, die für die Nation angeführt werden, nicht der Grund sind, dass es keine Erklärung dafür gibt, sich in einer Nation zusammenzuschließen. Und die Frage ist jetzt, worin diese Gemeinschaft, die es also gibt, wirklich besteht. Unsere These ist, dass diese Gemeinschaft hier nur besteht, weil der Staat sie als solche herstellt. Die einzige Gemeinsamkeit besteht darin, dass alle Leute, die in ein Volk einsortiert werden, derselben Gewalt unterworfen sind. Nationalismus ist dann die prinzipielle Einwilligung in diese Unterwerfung. Ich möchte das nochmal kurz anreißen, was diese Gemeinschaft denn tatsächlich ausmacht. Das hat ja Peter Decker jetzt schon viel gesagt. Ich werde es ein bisschen schneller dann vortragen, wenn dann noch was offen bleibt, kann man ja fragen. Die Gemeinschaft, die also hier hergestellt wird, beruht auf einer vom Staat durchgesetzten Rechtsordnung. Dies tut der Staat, indem er das Gewaltmonopol beansprucht, er also als einziger in legitimer Weise Gewalt anwenden darf, während alle anderen ganz grundsätzlich darauf verzichten sollen. Hat der Staat diese Gewalt erst einmal inne, setzt er mit ihr eine Ordnung, in der er die Grundprinzipien der Gemeinschaft festlegt, an die sich alle zu halten haben. Hierzulande finden sich die Grundprinzipien Freiheit, Eigentum und Gleichheit im Grundgesetz und in den Grundrechten. Der allumfassende Anspruch dieser staatlichen Ordnung wird darin deutlich, dass der Staat die Freiheit als Rechtstitel überhaupt erst schafft. Es gibt kein Verhalten, zu dem sich der Staat einfach gar nicht stellen würde, es also einfach außerhalb seiner Zuständigkeit ablaufen könnte. Allein die simple Tatsache, dass man überhaupt etwas will oder irgendetwas meint, jede noch so kleine Willensbetätigung zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstmal vom Staat ganz grundsätzlich erlaubt, also gewährt wird. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch ein bisschen genauer ausführen soll, aber die Idee der Freiheit ist ja, dass es natürlich keinen Sinn macht, eine Freiheit zu betonen, wenn die prinzipielle Einschränkbarkeit dieser nicht immer schon mitgedacht wäre. Also wenn man eigentlich einfach irgendwas will und das auch möchte, dann setzt man es einfach um und betont nicht, dass man die Erlaubnis dazu hat, also frei dazu ist. Prinzipiell ist jeder erstmal frei zu denken, zu sagen oder zu tun, was er möchte, solange er nicht einen anderen in dessen Freiheit beschränkt oder aber die grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung in Frage stellt. Allein muss man, um die Freiheit auch umzusetzen, dafür noch die notwendigen Mittel zur Voraussetzung haben. Wenn ich also irgendwas machen will, hilft mir der Wille dazu noch nicht weiter. Ich muss dann, wenn ich Apfel essen will, muss ich mindestens noch den Apfel zur Verfügung haben. Allein vom Wollen habe ich erstmal gar nichts. Dadurch aber, dass in dieser Gemeinschaft alles, was an nützlichen Dingen vorhanden ist, über das Recht, also als Eigentum, vorkommt und damit jemandem exklusiv gehört, ist der Großteil der Leute davon prinzipiell ausgeschlossen. Hierbei geht es nicht darum, dass einem die Zahnbürste des Mitbewohners von Benutzung verwehrt ist, sondern dass einem ganz generell der Zugriff auf die Produktionsmittel, mit denen man nützliche Dinge für sich herstellen könnte, verwehrt ist. Diesen Ausschluss garantiert der staatliche Schutz des Eigentums. So bleibt einem als einzige Zugriffsmöglichkeit, um an die Dinge, die man braucht, um sein Leben zu organisieren, das Geld. Um daran zu kommen, sind aber fast alle hier gezwungen, das Einzige zu verkaufen, was sie überhaupt haben, das ist ihre Arbeitskraft. Und das dann eben, weil es in der Konkurrenz stattfindet, zu meistens miserablen Bedingungen, sofern es dafür überhaupt Bedarf gibt. Zu seinen Untertanen stellt sich der Staat, dass er sie als Träger von Rechten überhaupt erst anerkennt. Sowas liegt nicht in der Natur der Menschen. Er verpflichtet sie auch darauf, sich als solche aufeinander zu beziehen und als Rechtsträger zu begegnen. Wenn sich Leute also unter solchen Voraussetzungen in der Gesellschaft aufeinander beziehen, geht es dabei nicht mehr darum, ein vernünftiges Auskommen miteinander zu finden, sondern nur darum, wer einen Rechtsanspruch auf etwas hat. Wer diesen aber gerade innehat, kann ihn dafür mit der geballten Macht des Staates, also der Polizei oder der Justiz, auch durchsetzen lassen. Erst über diese Stellung der Leute als freie und gleiche Rechtssubjekte und die Durchsetzung des Privateigentums wird eine Gemeinschaft auf die Beine gestellt, in der sich die Interessen der Leute prinzipiell zuwiderlaufen und sie in Konkurrenz zueinander treten müssen. Ich dachte, um ehrlich zu sein, dass es halt gerade schon genau dieser Teil so gesagt wurde und dass es deswegen... Gut, dann werde ich langsam mal reden. Lauter auch noch. Gut. Also, erst über die Setzung der Leute als freie und gleiche Rechtssubjekte wird eine Gesellschaft auf die Beine gestellt, in der sich die Interessen der Leute prinzipiell zuwiderlaufen. Niemand würde sich sonst dafür hergeben, für einen Hungerlohn am Fließband zu stehen, wenn er sein Überleben anders sicherstellen könnte. Jeder Vermieter würde vergeblich versuchen, seine Miete einzutreiben, wenn nicht der Staat ihm bei der die Verfügungsgewalt über die Wohnung einräumen würde und ihm im Zweifel bei der Durchsetzung seiner Interessen noch mit dem Gerichtsvollzieher zur Seite stehen würde. Dadurch ist den Leuten hier ganz grundsätzlich vorgeschrieben, welche Mittel und Wege sie sich überhaupt bedienen dürfen und können, um ihr Leben zu organisieren. Alle im Machtbereich eines staatlebenden Menschen sind verpflichtet, seine Gesetze zu befolgen. Daraus ergeben sich Abhängigkeiten der Leute untereinander und zu diesem Staat. Dadurch, dass man zum Überleben darauf angewiesen ist, sich in der Konkurrenz zu bewähren, also zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt im Wettbewerb zu anderen treten muss, um an Geld oder einen Job zu kommen, ist es notwendig, dass überhaupt eine Konkurrenz herrscht, dass es überhaupt Kapitalisten gibt, für die es sich noch lohnt, jemanden einzustellen. Damit man das kann, benötigt man eine Instanz, die überhaupt die grundlegenden Voraussetzungen dafür setzt. Um mir einen Arbeitsvertrag zu sichern, brauche ich jemanden, der die rechtlichen Grundlagen dafür herstellt, dass ich einen Vertrag schließen kann. Jemand, der mich als Rechtsobjekt setzt, das ist der Staat. Auf der anderen Seite, die Kapitalisten aber dieser Arbeitslohn nur ein Abzug von ihrem Gewinn ist und auch sie sich in der Konkurrenz befinden, darf der Lohn, damit mich überhaupt noch jemand einstellen möchte, nicht so hoch bemessen werden. Andersherum ist ein steigender Gewinn für der Kapitalisten freilich nicht eine Garantie für ein höheres Einkommen der Arbeiter. Viel wahrscheinlicher bieten deren steigende Gewinne noch die finanzielle Grundlage für technische Entwicklungen, die dann zur nächsten Rationalisierungswelle führen. Hier sollen sich also Leute miteinander einig werden, deren Interessen sich ganz prinzipiell und fundamental zuwiderlaufen. Daraus ergibt sich dann auch die Angewiesenheit und die Notwendigkeit eines Staates. Eben weil es nicht im Interesse der Kapitalisten ist, überhaupt einen Lohn zu zahlen, benötigt man unter diesen Voraussetzungen eine Instanz, die die Einhaltung der vertraglichen Beziehungen garantiert. Weil der Staat aber nicht nur nach innen eine Konkurrenz organisiert, sondern auch mit anderen Souveränen um Einfluss und Weltmarktanteile ringt, hat auch dieser Erfolg Auswirkungen auf die vor Ort lebenden Leute. Wenn der eigene Staat in der weltweiten Konkurrenz nicht erfolgreich ist, stehen die Chancen schlechter, einen Arbeitsplatz hier zu finden. Andererseits sind dann gerade die Methoden, mit denen der Staat sich bemüht, einen Standortvorteil herzustellen, wie zum Beispiel, dass er die Kündigungsfristen lockert oder Sozialleistungen kürzt, sind diese Methoden, mit denen er also einen Standortvorteil herstellt, sind genau sind immer etwas Schlechtes für die Leute, die das dann betrifft. Aber daran, wie es den einzelnen Leuten geht, wird sowieso nicht gemessen, was nationalen Erfolg ausmacht. Die Kriterien, die dafür zählen, sind dafür, ob die Wirtschaft Gewinne einfährt oder ob wie der Haushaltsüberschuss des Staates ausfällt und nicht, was für die einzelnen Materiellen dabei rumkommt. Darin findet dann auch die Gemeinschaft ihre harte Realität. Anstatt der beschworenen gemeinschaftlichen Werte, eines gemeinschaftlichen Zweckes, zeichnet sich diese erstmal ganz grundlegend dadurch aus, dass ein Gegeneinander der hier Beteiligten ist, bei denen für die meisten nichts bei Gutes rauskommt. Die Bürger, die sich in dieser Ordnung zu bewähren haben, begreifen diese aber nicht als Zwang und für sie als schlecht. Vielmehr fänden sie es als etwas Gutes. Nun ist die Frage, wie diese Beurteilung zustande kommt. Dabei beziehen sich die Bürger zunächst auf ihre Freiheit. Die Freiheit, die sie hier haben, ist die Freiheit, wollen zu dürfen und eigentlich auch tun und werden zu dürfen, was sie dann eben wollen. Weil ihnen die Umsetzung ihres Willens hier aber nicht von vornherein verboten ist, also weil ganz prinzipiell ihnen eigentlich auch erstmal offen steht, diese Freiheit tatsächlich umzusetzen, erblicken sie in den staatlichen Regeln, die Grundlagen dafür legen, wie sie die Grundlagen und überhaupt die Rahmenbedingungen dafür legen, wie sie versuchen können, ihren Willen umzusetzen, lauter Hilfestellungen dafür. Die Zwänge, die ihnen also hier aufgemacht werden, sich in diesem Verhältnis überhaupt einzurichten, werden als eigenen Erfolgsweg betrachtet und auf die Möglichkeiten dahingehend geprüft, was für sie selbst dabei springen könnte. So betrachten dann die Leute zum Beispiel die Freiheitsrechte nicht mehr als Banalität, dass einem erlaubt ist zu meinen, dass einem erlaubt ist, einen Willen zu haben, dass man sich frei bewegen darf, sondern sind noch dafür dankbar. Die Schule ist dann nicht mehr da, um Leute zu sortieren und für die Konkurrenz vorzubereiten, sondern damit die Leute etwas lernen. Die freie Berufswahl ist dann nicht der Konkurrenzherstellung gewidmet, sondern dient dann in dieser Vorstellung als eine Möglichkeit, das Auskommen zu sichern und sich dabei noch persönlich zu entfalten. Die Leute fragen sich also von vornherein gar nicht mehr, was diese Rechtsordnung und dieser Staat insgesamt bedeutet, sondern in diesem Moment gehen sie daran und fragen, was für sie dabei rausspringen könnte. Wenn man aber sich von vornherein schon nur fragt, was bei einer Sache für einen selbst herausspringen könnte und gar nicht mehr prüft, was die Sache an sich bedeutet, dann stimmt man dieser schon von vornherein zu. Hier geht es nicht darum, dass die Leute um die eigene Machtlosigkeit wissen, verglichen mit dem Gewaltapparat, der diese Ordnung schützt, und irgendwie versuchen, unter den bestehenden Bedingungen über die Runden zu kommen, sondern der ganz prinzipielle Gegensatz, mit dem sich die Teilnehmer dieser Gesellschaft gegenübertreten, wird ignoriert. In dieser Wahrnehmung ist dann ein Erfolg oder Misserfolg in der Konkurrenz Ergebnis eigener Leistung, individuelles Glück oder Pech und nicht eben das Ergebnis dieser eingerichteten Konkurrenz. Denn wo eine Konkurrenz herrscht, kommt notwendig eine ganze Menge Verlierer bei raus. Wenn es also darum geht, Was ihnen an die Hand gegeben wird, um sich hier zu bewähren, begreifen die Leute das, was der Staat ihnen vorgibt, als ihr Mittel. Sie freuen sich also noch oder sie empfinden es noch als etwas Gutes, dass sie wenigstens noch die Möglichkeit haben, ihren Arbeitslohn einzuklagen, wenn er nicht gezahlt wird. Dass sie noch versuchen können, sich auf dem Rechtsweg gegen eine Kündigung ihrer Mietwohnung zu wehren. Aber was sie nicht machen, ist, dass sie die Frage zu stellen, wo denn diese Gegensätze herkommen, warum denn überhaupt die Notwendigkeit dafür besteht, sich so aufeinander zu beziehen. Wenn es um diese gegensätzlichen Interessen, wenn sie denen dann doch mal klar werden, dann nur in einer anderen Form. Der Arbeiter weiß, dass der Kapitalist eine tendenziell schlechte Zahlungsmoral hat, dass es nicht in seinem Interesse liegt, überhaupt für die Arbeit überhaupt einen Lohn zu zahlen. Der Vermieter weiß, dass die Miete für den Mieter nicht freiwillig gezahlt wird, sondern nur, weil er darauf verpflichtet ist. Wenn es also darum geht, was den Konkurrenten für Tricks einfallen könnte, um sich einen Vorteil zu verschaffen, dann kennt die Fantasie der Bürger keine Grenzen. Aus dieser Sicht ist es gut, dass da die staatlichen Gesetze noch den allerschlimmsten Tricks einen Riegel vorschieben und die Bürger zumindest noch daran hindern, sich untereinander mit direkter Gewalt zu begegnen. Der Trick dabei ist, oder der Fehler, den sie machen, ist, dass sie sich hier die Voraussetzungen, die vom Staat erst geschaffen werden, nehmen, sich dann den Staat wegdenken und zu dem Ergebnis kommen, dass dann alles in völliges Chaos ausbrechen würde. Was da nicht mehr mitgedacht ist, dass die ganzen gegensätzlichen Interessen überhaupt erst in die Welt gekommen sind, weil der Staat sie eingerichtet hat. Trotzdem weiß aber jeder, kann sich jeder gut vorstellen, weil er genau weiß, wie er sein eigenes Interesse verfolgen würde, wie er das möchte, dass es hier alles in ein Chaos und in Hauenstechen ausbrechen würde, gäbe es die Gesetze nicht. Wenn es also darum geht, die ökonomisch zuwiderlaufenden Interessen der anderen Leute zu beschränken, erscheint auch jeder Staat für den Leuten als ein nützlicher Partner. Sie denken also wieder, dass der Staat und die Rechtsordnung da sind, um ihrem Interesse auch zum Erfolg zu verhelfen. Der Staat schützt das persönliche Interesse aber nie als ein persönliches Interesse. Er schützt es nur, wenn es sinnvoll ist, er setzt die Regeln, er schützt das Interesse nur, wenn es ihm sinnvoll ist, um das Funktionieren der Konkurrenz insgesamt sicherzustellen. Deswegen führt auch das natürlich nicht dazu, dass die Leute all ihre jeweiligen Interessen auch wirklich durchsetzen können. Und so bleiben, trotz der Beschränkungen, die der Staat allen auferlegt, die meisten Ansprüche unerfüllt. Dies nehmen die Leute aber nicht zum Anlass, die Herrschaft insgesamt zu kritisieren, die diese Bedingungen schafft, sondern stellen sich die Frage, wie diese Herrschaft verbessert werden könnte und dass ihr eigenes Interesse doch noch durchgesetzt werden könnte. Weil sie denken, weil sie im Staat ein Mittel sehen, ein Angebot an sich zu verwirklichen, nehmen Sie das eigene, auf der Strecke gebliebene Interesse als Anlass, eine Verbesserung dieser Herrschaft einzufordern. Ich versuche nochmal kurz das zusammenzufassen, weil ich so ein bisschen, noch ein bisschen nervös und erkältet. Also, gerade weil der Staat hier ganz grundlegend jedem Bürger überhaupt erstmal den Rahmen aufmacht, in dem man sich betätigen darf, weil er die Freiheit setzt, weil er ganz grundlegend die Gesellschaft mit Regelungen überzieht, weil er für jeden Lebenssachverhalt eine Regelung geschaffen hat, weil auch jeder kleinste Nachbarschaftsstreit, jeder vom über den Zaun gefallene Apfel rechtlich geregelt ist. Dadurch wird er auch für die Bürger zur ganz entscheidenden Lebensbedingung. Er ist derjenige, der die ganzen Grundlagen dafür setzt. Dadurch, dass er auch die Konkurrenz einrichtet und noch dafür sorgt, dass sie funktioniert, indem er noch die Armut verwaltet, indem er irgendwelche Sozialleistungen zahlt, indem er Sachen wahrnimmt, die sich nicht lohnen würden, die kein Kapitalist, irgendwelche Aufgaben wie Bildung, die der selber zahlen würde, indem er das noch übernimmt, erscheint er den Leuten hier als ein einziges Angebot, um mit dieser Konkurrenz zurechtzukommen. Die sehen aber gar nicht mehr, dass der Staat die vorher erst eingerichtet ist und freuen sich noch darüber und denken halt genau, dass das für sie das Richtige ist. Wer also, und wenn man sich aber dazu stellt, dass man sich in dieser Konkurrenz dann auch bewähren will, wenn man genau sagt, das ist irgendwie was Gutes für mich und ich versuche darin irgendwie meine Interessen zu verwirklichen, dann ist es auch für ihn, dann ist es auch für die Leute ein Angebot, dass dort eine Instanz ist, die regelt, weil sie sonst nicht funktionieren würde. Die Leute finden also nicht in den hier aufgeherrschten Widersprüchen, die in der Gesellschaft unterwegs sind, das Problematische daran, sondern in der darin vorgenommenen Lastenverteilung. Hier kann man sagen, dass erstmal einige Vorteile über Herrschaft unterwegs sein müssen. Denn wer erstmal bereit ist, sich einer Herrschaft unterzuordnen, der ist ständig bereit, das eigene Interesse irgendwo relativieren zu lassen, an einem höher gelegten Maßstab. Und vor allem hat der auch das Ideal, dass eine gerechte Herrschaft für alle nützlich sei. Dabei geht ja schon aus dem Sachverhalt hervor, dass wenn es eine Herrschaft gibt, dass es einen Widerspruch zwischen Herrschenden oder Leuten, die diese Herrschaft organisieren und Beherrschten gibt, sonst wäre sie gar nicht vonnöten. Wer dann aber denkt, irgendwie es ging nur darum, ob diese Herrschaft gerecht oder ungerecht organisiert sei, damit für die Leute was Gutes bei rauskommt, versteht dann diesen ganz grundsätzlichen Widerspruch nicht. Wer also einer solchen Herrschaft zustimmt, stimmt damit schon immer zu, dass sein eigenes Interesse fortlaufend eingeschränkt wird. Um damit dann zurechtzukommen, ist natürlich einige Gedankenleistung notwendig. Wenn also alles, was man versucht, sich die Gesetze ja nicht nur als Einschränkung der anderen darstellen, sondern auch als eigene Einschränkung, also selber auch die eigenen Möglichkeiten zur Umsetzung seiner Interessen begrenzt sind und das dauerhaft, bedarf schon einer gewissen Leistung, sich das noch als sinnvoll zu erklären. Hier kommt dann wieder die Idee der Nation ins Spiel. Die Leute beziehen sich auf den Staat und das Gemeinwesen als etwas Sinnvolles, Großes Ganzes, für das es sich auch lohnt, mal zurückzustecken. Sie machen sich die Moral zu eigen, dass es sich lohnt, auch eine eigene Beschränkung aufzuerlegen, wenn der große Gesamterfolg sichergestellt wird, in dem Versprechen, dass dann alle am Ende wieder was davon haben sollen. Dass das natürlich so nicht aufgeht, wenn die Gesellschaft nur ganz prinzipielle Gegensätze austrägt untereinander, ist ja klar. Weil die Leute durch die Herrschaft aber auch immer wieder eingeschränkt werden und es gar nicht dazu kommt, dass sie ihre Interessen in ihrer Vollständigkeit mal umsetzen können, müssen dann andere Dinge herhalten dafür, dass man damit zufrieden bleibt. Da freuen sich dann die Leute, dass sie noch teilgenommen haben am Großen und Ganzen, dass sie ein Teil der Nation sind und daran mitgewirkt haben, dass diese insgesamt vorankommt. So wird dann jetzt auch irgendwie bei der Wiedervereinigung soll allein schon die Tatsache, dass die Nation etwas größer geworden ist, soll dafür ausreichen, dass man sich darüber freut. Und da geht es ja auch nicht mehr darum, ob das den Leuten irgendwas genützt hat und was das für die einzelnen Leute bedeutet hat. Ja, um es mal zu sagen, Die einzige objektive Gemeinsamkeit, die die Leute hier haben, ist, dass sie halt einer Staatsgewalt unterworfen sind, die die Regeln und Bedingungen setzt, unter denen man hier überhaupt überlegen kann, wie man mit diesem Leben zurechtkommt. Was die Leute im Nationalismus danach vollziehen, ist, dass sie das noch für vernünftig für sich erachten, weil sie gar nicht mehr bemerken, dass diese Voraussetzungen nur gegeben sind, weil der Staat sie erst hingestellt hat und dauerhaft erhält. Sie sehen das also noch als etwas Vernünftiges an, weil dadurch die anderen Leute beschränkt werden und freuen sich dann noch, dass sie irgendwie wenigstens zum Erfolg des Großen und Ganzen beigetragen haben. Wer dann aber so weit irgendwie das Eigeninteresse weglässt, dass er schon sagt, mir reizt mich dann an der nationalen Idee, dass ich da einer Sache diene, bei der doch für alle irgendwann vielleicht mal was Sinnvolles bei rauskommt, wenn man nur vernünftig zusammenarbeitet, als aber in Wirklichkeit als großer Gegensatz organisiert ist, der ist dann auch total misstrauisch, was die anderen Leute angeht und guckt dann immer schon danach, wer jetzt wieder zu stark sein Einzelinteresse verfolgt hat, wer sich nicht genug dem gemeinsamen nationalen Zweck untergeordnet hat und nimmt schon einen Fahndungsstandpunkt ein, wer daran schuld sein könnte, wenn man wieder irgendwas nicht hingehauen hat, was er sich persönlich für sich vorgenommen hat. Dass die Gründe dafür hier in der Konkurrenz liegen, die der Staat herstellt, das ist dem nicht klar. Ich höre es erstmal auf. Fragen sind...